Vierte Lektion. Familie. Leben und Lieben. Die Liebe. Der Bräutigam. Жених. Bräutigam. Die Braut. Невеста. Braut. Das Brautpaar. Die Hochzeit. Свадьба. Hochzeit. Sie hat geheiratet. Она вышла замуж. Sie hat geheiratet. Sie ist verheiratet. Она замужем. Sie ist verheiratet. Die Ehe. Брак. Ehe. Der Ehemann. Die Ehefrau. Die Eheleute. Das Eheleben. Das Eheglück. Der Ehekrach. Семейная ссора. Ehekrach. Die Scheidung. Развод. Scheidung. Sie haben sich scheiden lassen. Они развелись. Sie haben sich scheiden lassen. Die Eltern. Родители. Eltern. Das Kind. Ребенок, дитя. Kind. Väter und Söhne. Отцы, сыновья. Väter und Söhne. Mütter und Töchter. Матери, дочери. Mütter und Töchter. Brüder und Schwestern. Братья и сестры. Brüder und Schwestern. Haben Sie Geschwister? У вас есть братья или сестры? Haben Sie Geschwister? Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. У меня есть старший брат и младшая сестра. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Der Schwiegervater. Тесть или свекр. Schwiegervater. Die Schwiegermutter. Тёща или свекровь. Schwiegermutter. Die Schwiegereltern. Der Schwiegersohn. Die Schwiegertochter. Die Oma. Бабушка. Oma. Die Großmutter. Der Opa. Дедушка. Opa. Der Großvater. Die Großeltern. Unser Familienalbum. Haushalt. Домашнее хозяйство. Den Haushalt führen. Вести домашнее хозяйство. Strom. Gas. Zentralheizung bezahlen. Платить за электричество, газ, отопление. Strom. Gas. Zentralheizung bezahlen. Der Installateur. Слесарь-сантехник. Installateur. Elektriker. Gasmann. Die Heizkörper. Batterie. Heizkörper. Den Ofen heizen. Топить-печь. Den Ofen heizen. Holz. Дрова. Holz. Kohle. Ugel. Kohle. Der Hahn. Кран. Hahn. Die Badewanne. Wanne. Badewanne. Das Waschbecken. Раковина. Waschbecken. Die Leitung. Проводка. Leitung. Die Fensterscheibe. Оконное стекло. Fensterscheibe. Reparieren. Чинить, ремонтировать. Reparieren. Reparaturkosten. Расходы по ремонту. Reparaturkosten. Renovieren. Ремонтировать квартиру. Renovieren. Die Feder. Пружина. Feder. Das Schloss. Замок. Schloss. Die Mutter. Geige. Mutter. Die Schraube. Шуруп. Schraube. Der Nagel. Гвоздь. Nagel. Der Hammer. Молоток. Hammer. Der Faden. Нитка. Faden. Die Nadel. Иголка. Nadel. Die Schere. Ножницы. Schere. Der Fingerhut. Napürstok. Fingerhut. Stopfen. Stoppet. Stopfen. Nähen. Schitz. Nähen. Sticken. Вышивать. Sticken. Stricken. Вязать. Stricken. Das Kissen. Подушка. Kissen. Das Laken. Простыня. Laken. Die Decke. Одеяло. Decke. Das Handtuch. Полотенце. Handtuch. Der Lappen. Тряпка. Lappen. Die Serviette. Салфетка. Serviette. Der Eimer. Ведро. Eimer. Müll. Мусор. Müll. Der Besen. Метла. Веник. Besen. Neue Besen kehren gut. Der Staubsauger. Pölisus. Staubsauger. Die Waschmaschine. Стиральная машина. Waschmaschine. Die Tischdecke. Das Tischtuch. Скатерть. Tischdecke. Tischtuch. Den Tisch decken. Den Tisch servieren. Накрывать на стол. Den Tisch decken. Servieren. Geschirr. Der Teller. Тарелка. Teller. Der flache Teller. Мелкая тарелка. Flache Teller. Der Suppenteller. Глубокая тарелка. Suppenteller. Die Untertasse. Блюдце. Untertasse. Die Platte. Блюдо. Platte. Die Schale. Чашка или миска. Schale. Die Salzdose. Солонка. Salzdose. Die Zuckerdose. Сахарница. Zuckerdose. Das Glas. Стекло. Glas. Рюмка. Банка. Glas. Die Weingläser. Рюмки. Weingläser. Der Becher. Бокал. Фужер. Becher. Das Besteck. Столовый прибор. Besteck. Die Kasserolle. Кастрюля. Kasserolle. Der Topf. Горшок. Кастрюля. Topf. Die Pfanne. Сковородка. Pfanne. Der Kessel. Чайник. Котел. Kessel. Die Teekanne. Чайник для чая. Teekanne. Die Kaffeekanne. Die Milchkanne. Der Deckel. Крышка. Deckel. Der Krug. Kuvshin. Krug. Кружка. Krug. Der Seidel. Пивная кружка. Seidel. Essen. Frühstück machen. Готовить завтрак. Frühstück machen. Das Essen zubereiten. Готовить еду. Das Essen zubereiten. Kochen. Готовить, варить. Kochen. Braten. Жарить. Braten. Backen. Печь. Backen. Sie kocht, brät und backt. Weißbrot. Schwarzbrot. Brötchen. Булочка. Brötchen. Omelette. Schnitzel. Steak. Würstchen. Сосиски. Würstchen. Котелет. Отбивная. Котелет. Булете. Котлета. Булете. Брай. Каша. Брай. Кользупе. Щи. Кользупе. Зюс. Сладкий. Зюс. Сауэр. Кислый. Сауэр. Биттер. Горький. Биттер. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Не так страшен черт, как его малюют. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Guten Appetit. Mahlzeit. Obst. Der Apfel. Яблоко. Apfel. Die Äpfel. Der Pfirsich. Persik. Pfirsich. Die Pfirsiche. Die Pflaume. Sliva. Pflaume. Die Pflaumen. Die Kirsche. Вишня. Kirsche. Die Kirschen. Die Aprikose. Aprikos. Aprikose. Die Aprikosen. Die Banane. Bananen. Die Ananas. Ananasen. Die Melone. Melonen. Die Mandarine. Mandarinen. Die Apfelsine. Apfelsinen. Die Orange. Orangen. Die Wassermelone. Arbus. Wassermelone. Die Weintraube. Vinaigrette. Weintrauben. Gemüse. Kohl. Kapuste. Kohl. Blumenkohl. Möhre. Markov. Möhre. Karotte. Rote Rübe. Svokla. Rote Rübe. Beete. Gurke. Огурец. Gurke. Salat. Tomate. Tomaten. Radieschen. Radiska. Radieschen. Rübe. Репа. Rübe. Rettich. Редька. Rettich. Paprika. Сладкий перец. Paprika. Erbse. Горох. Erbsen. Bohne. Фасольбоб. Bohnen. Zwiebel. Лук, луковица. Zwiebeln. Schnittlauch. Зеленый лук. Schnittlauch. Knoblauch. Чеснок. Knoblauch. Petersilie. Петрушка. Petersilie. Dill. Укроп. Dill. Gewürze. Пряности, приправы. Gewürze. Sauerkraut. Кислая капуста. Sauerkraut. Sauergurken. Соленые огурцы. Sauergurken. Haustiere. Die Maus. Мышь. Maus. Die Mäuse. Die Ratte. Крыса. Ratte. Die Ratten. Das Meeresschweinchen. Морская свинка. Meeresschweinchen. Der Hamster. Хомяк. Hamster. Das Huhn. Курица. Huhn. Die Hühner. Der Hahn. Петух. Hahn. Die Hähne. Die Gans, Goose. Gans, die Gänse. Die Ente, Utke. Ente, die Enten. Die Kuh, Karova. Kuh, die Kühe. Das Pferd, Loschitz. Pferd, die Pferde. Der Bulle, Bück. Bulle, die Bullen. Der Ochse, Wohl. Ochse, die Ochsen. Das Schaf, Avza. Schaf, die Schafe. Das Schwein. Die Schweine. Die Ziege, Kaza. Ziege. Die Ziegen. Der Bock, Kazol. Bock. Die Böcke. Der Esel, Asol. Esel. Die Esel. Das Kamel, Verblut. Kamel. Die Kamele. Vorsicht, bissiger Hund. Blumen. Die Rosen. Nelken. Gwazdike. Nelken. Tulpen. Narzissen. Hyazinthen. Gladiolen. Chrysanthemen. Astern. Lilien, Dahlien, Georgine, Dahlien, Kamillen, Ramaschke, Kamillen, Kornblumen, Wisselki, Kornblumen, Butterblumen, Adovanschke, Butterblumen, Mohne, Matje, Mohne. Gänseblumen, Margaritke. Gänseblumen. Schneeglöckchen, Patsnirschnike. Schneeglöckchen. Maiglöckchen, Landesche. Maiglöckchen. Vergiss mein Nichte, Nisabutke. Vergiss mein Nichte. Rote Rosen, rosa Rosen, weiße Rosen. Gelbe Rosen, lila Rosen. Ein schöner Rosenstrauß, so schöne Blumen. Feiertage, Feste. Der heilige Abend, Sachilnik. Der heilige Abend. Am heiligen Abend, Sachilnik. Am heiligen Abend. Weihnachten, Рождество, Weihnachten. Der Weihnachtsbaum, der Christbaum, Jolke, Krashne. Weihnachtsbaum, Christbaum. Weihnachtsgeschenke, Рождественские подарки, Weihnachtsgeschenke. Zu Weihnachten, на Рождество, zu Weihnachten. Silvester, am Silvesterabend, в новогодний вечер, am Silvesterabend. Ostern, Пасха, Ostern. Ostern-Eier, пасхальные яйца, Ostern-Eier. Osternhase, Paschalny Zajec. Osternhase. Zu Ostern, na Paschu. Zu Ostern. Pfingsten, Trojica. Pfingsten. Pfingstenbaum, Beruska. Pfingstenbaum. Zu Pfingsten, na Trojicu. Zu Pfingsten. Glückwünsche. Fröhliche Weihnachten. Schönen Silvester. Glückliches Neujahr. Frohe Ostern. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ich wünsche dir alles Liebe. Желаю тебе всего самого доброго. Ich wünsche dir alles Liebe. Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit.